Die Welt ist nicht genug. Irgendwann, Ende der 90er Jahre, kann Joachim zu Baldernach, der in Wahrheit anders heißt, seine Bahamas-Firma nicht mehr finden. Genau genommen hat Baldernach, dessen Familie Milliarden gehören, natürlich nicht die Firma verlegt, sondern nur die anonyme Inhaberaktie für alle 5000 Anteile der irgendwann Anfang der 90er gegründeten Briefkastenfirma. Aber diese Aktie ist quasi die Firma. Offshore-Firmen haben selten Büros oder Angestellte. Meistens haben sie noch nicht einmal einen eigenen Briefkasten. Also schickt Baldernach einigermaßen zerknirscht ein Fax an die Mossack von Secker-Niederlassung auf den Bahamas und fragt, wie er wohl an eine neue Aktie komme. Das Problem für Mossfon ist nun, sie können nicht wissen, ob zu Baldernach seine Aktie und damit die Firma nicht in Wahrheit verkauft, verliehen oder verpfändet hat. Das ist ja der Grund, warum anonyme Inhaberaktien in eher lichtscheuen Kreisen so begehrt sind. Man kann seine Offshore-Firma jederzeit verkaufen, ohne Spuren zu hinterlassen. Was, wenn Mossack Fonseca eine neue Aktie über alle 5000 Anteile ausstellt und am nächsten Tag kommt jemand mit der verlorenen Aktie? Dieser jemand wäre der rechtmäßige Besitzer der Offshore-Firma. Am Ende unterzeichnet Joachim zu Baldernach einen Letter of Indemnity, eine Art Haftungsfreistellung für Mossfon. So sehen wir es in unseren Daten. In diesem Brief versichert Baldernach, die Aktie nicht übertragen, verliehen oder anderweitig eingesetzt zu haben und befreit Mossfon von jeglichem Haftungsrisiko, das im Zusammenhang mit der neu erstellten Aktie entstehen könnte. Joachim zu Baldernach bekommt eine neue Aktie, die Offshore-Firma ist wieder seine. Nur, warum hat sich Baldernach Abkömmling, einer der reichsten deutschen Familien, überhaupt eine Bahamas-Firma zugelegt, noch dazu eine, bei der er erst seit ein paar Jahren als Anteilseigner eingetragen ist, die zuvor völlig blickdicht war, mit Scheindirektoren und anonymer Trägeraktie, später sogar mit Scheinaktionären? Aus steuerlichen Gründen? Ging es darum, das Vermögen zu schützen? In der Familie derer zu Baldernach gibt es, wie in so vielen Familien, viel Streit, auch ums Geld. Oder waren nur praktische oder rechtliche Aspekte entscheidend? Anmerkung: Auf unsere Anfrage dazu reagierte Baldernach bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Vermittelt wurde Joachim zu Baldernachs Offshore-Firma von einer Genfer Beratungsgesellschaft, die damit wirbt, internationale Strukturen zur Steuerminimierung aufzusetzen. Unsere Unterlagen deuten darauf hin, dass Baldernach damit Immobiliengeschäfte in Südamerika tätigte und sicher können wir sagen, dass seiner Offshore-Firma eine weitere Firma gehörte, die wiederum eine Yacht hielt. Mitte der 90er eröffnete Baldernach über seine Briefkastenfirma ein Bankkonto in der Schweiz. Rund 10 Jahre später folgte eines in Luxemburg. Beides Länder, die für die Diskretion ihrer Banken berühmt sind. Die letzte aus unseren Daten ersichtliche Aktivität der Bahamas-Firma ist der Verkauf einer Luxusjacht. Die Scheindirektoren unterzeichneten den fälligen Vertrag. Joachim zu Baldernach hatte nämlich beschlossen, sich eine noch größere Yacht zuzulegen. Eine ganz speziell auf seine Wünsche zugeschnittene Megayacht. Auch diese wird dem Anschein nach wiederum von einer Firma in einer weiteren Steueroase gehalten. Alles perfekt organisiert von einem professionellen Family Office. Aber ist es normal, dass man hier eine Offshore-Firma gründet und da eine, dort eine und drüben eine? In der Welt der Superreichen offenbar, ja. Irgendwann, gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts, hat sich eine Parallelwelt entwickelt, in der die Uber-Rich, wie die Amerikaner die Reichsten der Reichen nennen, ihre Vermögenswerte ganz selbstverständlich irgendwo offshore parken. Wir haben eine dreistellige Zahl sehr berühmter und sehr reicher Familien in unseren Daten, die einen Teil ihres Vermögens in Briefkastenfirmen geparkt haben. Zur Hand gehen ihnen dabei die Vermögensverwalter all der Family Offices, der exklusiven Privatbanken und der großen VIP-Abteilungen der Großbanken. Wer Angehörige dieser verschwiegenen Branche fragt, warum das Geld oft fast automatisch offshore landet, hört, dass es keineswegs immer um Steuervermeidung oder gar Steuerhinterziehung geht. Die dänische Soziologin Brooke Harrington kann das bestätigen. Sie kennt sich aus, denn sie hat sich 2 Jahre lang zur exklusiven Vermögensverwalterin ausbilden lassen. Vor allem aber hat sie 2 Jahre in dieser Welt gelebt. Sie saß in teuren Hotels neben ihren Kollegen, in Weiterbildungen, im Flugzeug, auf Kongressen. Ihr Vorbild für diese Langzeitfeldforschung war der legendäre US-Wissenschaftler John Van Manen, der sich in den 70er Jahren in Kalifornien zum Polizisten ausbilden ließ, um diese Welt wirklich verstehen zu können und um sich das Vertrauen der Gesprächspartner zu erarbeiten. Wie Van Manen stellte auch Harrington fest, nachdem sie in der Gruppe einmal akzeptiert war, fiel auch die Zurückhaltung. Ihre Gesprächspartner begannen ihr direkt und klar zu antworten, und so kann Brooke Harrington wohl wie kaum jemand anderes beschreiben, was die Vermögensverwalter der Superreichen antreibt. Die Uber-Rich bezahlen ihren Helfern großzügige Honorare, damit diese sie von Verpflichtungen befreien, sagt Harrington, die der Rest der Welt als Teil des tagtäglichen Lebens betrachtet. Dazu können Steuern, Schulden und Gerichtsurteile gehören, aber nicht nur das. Eine der Aufgaben der Vermögensverwalter könne es sein, erklärt Harrington, persönliche Vermögen dem Zugriff von Regierungen zu entziehen und damit auch dem Zugriff von Ex-Frauen, unzufriedenen Erben, wütenden Klägern oder Gläubigern. Offshore gehe es nicht nur um die Vermeidung von missliebigen Steuern, sagt Harrington, sondern auch um die Vermeidung von missliebigen Gesetzen, Regeln oder Pflichten. In Demokratien lässt sich diese Aussage spezifizieren. Steuern, Gesetze, Regeln oder Pflichten, auf die sich die Bürger geeinigt haben und die für alle gelten sollten. So scheint es allerdings längst nicht mehr zu sein. In den Kommandoebenen der US-Wirtschaft ist es wahrscheinlich die Norm, nicht die Ausnahme, schreibt der Nobelpreisträger und New York Times-Kolumnist Paul Krugman, eine Menge seines Reichtums offshore zu verstecken. Nach allem, was man weiß und was wir seit Monaten in unserem Leak sehen, ist das im Rest der Welt ähnlich. Wir finden einige der reichsten Inder, Afrikaner, Australier, Russen und Chinesen, Milliardäre aus den USA, aus Europa, Lateinamerika und aus Nahost. Wir finden allein schon mehr als 50 Milliardäre aus der Forbes-Liste der 500 reichsten Menschen des Jahres 2015. Und Mossack Fonseca ist nur einer von etlichen großen Anbietern von Offshore-Firmen. Wir sind weit davon entfernt, ein Gesamtbild zu sehen. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Sugman hat versucht hochzurechnen, wie viel Prozent des weltweiten Vermögens in Steueroasen liegt. Er kommt auf 8%, rund 5.900 Milliarden Euro. 3/4 davon, nimmt Sugman an, seien nicht versteuert. Leona Helmsley, die Ehefrau des Immobilienkönigs und Milliardärs Harry Helmsley, packte das einmal in eine etwas direktere Ansprache mit ganz ehrlichem Stolz. Steuern sind für die kleinen Leute. Allerdings sah das ein US-Gericht anders und schickte sie wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Aber Steuern sind tatsächlich nur ein Anreiz von ungezählten Anreizen, offshore zu gehen. Der britische Autor Nicholas Jackson, einer der besten Steueroasen-Experten der Welt, fasst es in seinem Buch über Schatzinseln, wie Steueroasen die Demokratie untergraben, so zusammen. Offshore ist ein Projekt der wohlhabenden und mächtigen Eliten, das ihnen hilft, die Annehmlichkeiten der Gesellschaft zu nutzen, ohne ihren Beitrag dazu zu leisten. Zitiert aus Nicholas Jackson, Treasure Islands, Vintage Books, London, 2012. Nicholas Jackson schreibt auch, die Offshore-Welt sei die größte Kraft in der Geschichte, die Vermögen und Macht von den Armen zu den Reichen schiebt. Tatsächlich verfügt das oberste Prozent der Weltbevölkerung laut der Nichtregierungsorganisation Oxfam bereits heute über mehr Vermögen als der Rest der Welt zusammen. Es ist wenig überraschend, dass sich um dieses 1% eine glänzend verdienende Industrie gebildet hat, die allein davon lebt, diesen ungeheuren Reichtum zu vermehren. Einen Teil dieser Industrie sehen wir in unseren Daten abgebildet, in fast allen Ländern mit Tausenden von Firmen. Es sind die Family Offices, die Vermögensverwaltungen, die Banken, die Anlageberater, die Steuerexperten und natürlich Mossack Fonseca selbst. Alle. Für das 1%. 1%. Aus der Zahl ist inzwischen ein stehender politischer Begriff geworden. Er bezeichnet das reichste Prozent eines Landes. In den USA entstand aus der Umkehrung des Begriffs der Slogan einer politischen Bewegung. Wir sind die 99%, skandierten die Anhänger der Occupy Wall Street Bewegung. Die 99% wurden auf Pappen hochgehalten und auf Fahnen geschrieben. Es war der selten gewordene Aufschrei gegen die Auswüchse und die Allmacht des Kapitalismus. Der US-Autor George Packer beschreibt in seinem Bestseller »Die Abwicklung« genau und ohne Schaum vor dem Mund, wie sich die Finanzelite die US-Wirtschaft untertan gemacht hat, welch absurde Folgen das für den Rest des Landes nach sich zieht und warum sich zuvor eher unterdurchschnittlich politisch engagierte Bürger plötzlich mitten in die demonstrierenden Wall-Street-Besetzer wagen, weil sie sich von denen da oben verraten fühlen. Von Männern wie Sanford I. Weill, der Gründer der einstmals größten Bank der Welt, der Citibank. Der Banker mit dem aristokratischen Auftreten gilt als einer derjenigen, die durch ihre unverantwortlichen Deals für die Bankenkrise von 2008 mitverantwortlich waren. Sanford I. Weill ist eine der Hassfiguren der Occupy Wall Street Bewegung und war natürlich einer der Kunden von Mossack Fonseca. Er hielt bei der panamaischen Kanzlei eine Briefkastenfirma namens April Fool. Diesen Namen gab er auch seiner 60-Meter-Yacht, weil Sandy, wie ihn seine Freunde nennen, seine Frau Joan am 1. April 1954 kennenlernte. Anmerkung: Auf eine entsprechende Anfrage reagierte Sanford I. Weill bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Das ist die Welt des 1%. Der 99%-Slogan verbindet den Durchschnittsangestellten und die Putzfrau, den Obdachlosen und die alleinerziehende Busfahrerin, die selbstständige Grafikerin und den Bauarbeiter, und sie alle eint auch die Wut darüber, dass die normalen Menschen in den Zeiten der Krise jeden Tag um ihr Auskommen kämpfen müssen, während die Uber-Rich darüber nachdenken, wie die Offshore-Firma heißen soll, in der sie ihre neue Superjacht, das Penthouse oder die Aktien verstauen. Es gibt eine eigene Internetseite, auf der die 99% ihre Wut herauslassen. Etwa eine junge Frau, die ihren Text auf einem Blatt Papier in die Kamera hält. Ich bin 30 Jahre alt, habe ein Kind und bin verheiratet. 2006 ging es uns gut. Ich wurde schwanger, musste wegen Präeklampsie 4 Monate im Bett liegen. Während dieser Zeit wurde ich gefeuert. 2011, wir haben all unser Eigentum verkauft, um unserer Tochter zu geben, was sie braucht. Ich kann keinen anderen Job finden. Unser Haus wurde gerade zwangsversteigert. Ich habe Angst. Wir sind die 99%. Warum erzählen wir das? Weil wir Menschen wie diese Frau bislang nicht in den Daten gefunden haben. Und es ist auch keine gewagte Prognose zu sagen, wir werden diese Menschen dort auch nicht finden. Ein Offshore-Konstrukt wird umso teurer, je komplizierter und blickdichter es aufgesetzt wird. Aber schon für die Standard-Briefkastenfirma gilt, damit es sich lohnt, muss das Vermögen schon groß sein. Die Finanzdienstleister in Übersee verlangen jährlich satte Gebühren. Dazu kommen Honorare für Anwälte, die sich um die Details kümmern. Vielleicht noch ein Konto in der Schweiz, das Ganze idealerweise über viele Jahre. Manchmal muss das Vermögen auch noch umständlich dorthin geschafft werden, über ein paar Umwege. So sieht das auch Mosfon. Die allermeisten seiner Kunden seien sogenannte High Net Worth Individuals, die über ein Vermögen von über 500.000 US-Dollar verfügen können, schreibt ein Mosfon-Mitarbeiter einem deutschen Interessenten und warnt ihn, dass Strukturen, die ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Professionalität erfordern, in der Regel mehrere tausend Dollar pro Jahr kosten können. Für die Superreichen kein Problem. Und es gibt ja immer noch Reichere. Als Ultra-High-Net-Worth-Individual gilt in der Welt der Vermögensberater, wer aus dem Stand mindestens 30 Millionen Dollar investieren kann. Von dieser Gattung gibt es inzwischen rund 103.000 Exemplare. Und es werden jährlich mehr. Dazu gehören mit Sicherheit viele Scheichs aus dem Nahen Osten, deren Firmen Mosfon verwaltet. Eine davon, die Marshdale SA, erwirbt im Juni 2009 die legendäre 87 Meter Motorjacht eines russischen Oligarchen für einige hundert Millionen, die Ecstasy. Bei Mossack Fonseca geht es laut den uns vorliegenden Dokumenten intern ein wenig hin und her, wem die Marshdale denn nun gehöre. Bis ein Kollege aufklärt, es scheine so, als wäre der letztgültige Eigentümer der Firma seine Hoheit Scheich Abdullah bin Said al-Nayan aus der königlichen Familie Abu Dhabis, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Anmerkung: Al-Sayan reagierte auf unsere Anfrage bis zum Redaktionsschluss nicht. Und die deutschen Milliardäre und Superreichen? Auch die finden sich. Wir sehen beispielsweise einige Männer aus den Vorstandsetagen der größten deutschen Firmen, die Offshore-Firmen auf den britischen Jungferninseln kaufen, weil sie ihre Villa auf Mallorca oder in der Karibik damit halten wollen oder weil der Vorbesitzer ihnen diese Villa nur so verkaufen wollte. Einer von ihnen schickt uns sogar Auszüge aus seiner Steuererklärung, um zu beweisen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ein anderer kündigt am Telefon sofort an, er werde gnadenlos die Hosen runterlassen, er habe nichts zu verbergen und lädt zum Termin mit seinem Steuerberater. Natürlich, diese Konstruktionen haben neben anderen Annehmlichkeiten auch Steuervorteile. Wer in einem Land wie Spanien ein Haus kauft, muss heute 10% Grunderwerbsteuer bezahlen. Die wird aber nicht fällig, wenn man nicht das Haus kauft, sondern nur die Aktien der Firma, der das Haus gehört. Wir sehen aber auch etliche Mitglieder der reichsten deutschen Familien, die über Mossack Fonseca auf anderen Kontinenten investieren oder Teile ihres Besitzes, etwa Kunstwerke, offshore halten oder hielten. Industrielle und Prinzen, Brauereibesitzer und Unternehmer, Gräfinnen und Barone, überhaupt der Adel. Habsburg, Stauffenberg, Wittgenstein, Bismarck, Thurn und Taxis, Mitglieder all dieser Familien haben Verbindungen zu Mossack Fonseca. Allein schon im panamaischen Firmenregister tauchen derart viele deutsche Adlige auf, dass man meinen möchte, jemand habe das deutsche Adelsregister dorthin entleert. Und nicht nur die. Als wir für die Süddeutsche Zeitung 2013 im panamaischen Firmenregister recherchierten, stießen wir auf eine geradezu unheimliche Dichte prominenter Namen. Ferdinand Pirch, mehrere Porsches, Silvia Quandt und andere waren als Direktoren von Panama-Firmen gemeldet. Pirch und die Porsches erklärten damals, die Firmen seien Teil eines nie genutzten Konstrukts gewesen, das auch keinerlei Steuervorteile erbracht habe. Quandt erklärte, sie könne sich nicht erklären, weshalb ihr Name dort zu finden sei. Bei Mossack Fonseca wiederum finden wir auch die Bahamas-Firma Longdown Properties, wegen der Helmut Linsen, der Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, 2014 sein Amt als CDU-Schatzmeister niederlegen musste. Diese Information war ursprünglich auf einer sogenannten Steuer-CD gefunden worden. 2012 war gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden, das aber eingestellt wurde. In den relevanten Jahren hatte sein Offshore-Konstrukt mehr Geld gekostet als sein dort geparktes Vermögen, das in den 90er Jahren über eine Luxemburger Bank eingebracht worden war, Zinsen verdient hatte. Anmerkung: Helmut Linzen bestätigte auf Anfrage, dass ihm die Firmen Long Down Properties Corporation Bahamas und Long Down Properties Corporation Panama gehört haben. Mossack Fonseca sei ihm unbekannt, sein Geschäftspartner sei HSBC Trinkaus gewesen. Nicolas Berggruen, Milliardär und ehemaliger Karstadt-Besitzer, ist gleich in eine ganze Reihe von Offshore-Firmen involviert, die allesamt mit Investments in China zu tun zu haben scheinen. Für den schillernden Investor ist Offshore offenbar nichts Besonderes. Auch bei seinem Karstadt-Investment soll unter anderem auch eine Steueroasen-Konstruktion involviert gewesen sein. Zudem sollen Berggruens Gewinne an einen Trust auf den britischen Jungferninseln fließen. Auf unsere Anfrage dazu äußerte sich Nicolas Berggruen dazu bis Redaktionsschluss nicht. Schon seinem Vater, dem 2007 verstorbenen Kunstsammler Heinz Berggruen, war die Offshore-Welt nicht fremd. Er wird im panamaischen Firmenregister als Direktor zweier inzwischen inaktiver Firmen geführt. In der Parallelwelt der Reichen und Superreichen mag all das normal sein. Das konnten Aktien, Häuser, Yachten und Sonstiges von Offshore-Konstrukten gehalten werden, die sich zum Teil über mehrere Kontinente und Länder ziehen. Der Besitz von Briefkastenfirmen an sich ist ja auch, wie schon erwähnt, absolut legal. Nur wenn mögliche Erträge den Finanzbehörden verschwiegen werden, wird es illegal. Wir können allerdings sehr wohl die Feststellung machen, dass sich weltweit ein Zweiklassensystem etabliert zu haben scheint, in dem die einen ihre Steuern ganz gewöhnlich bezahlen und andere, weil sie die Mittel dafür haben, selbst entscheiden können, wann, wie viel oder ob sie überhaupt Steuern bezahlen. Es ist ein Problem für jede Demokratie, wenn sich Klassen entwickeln, die miteinander kaum mehr etwas zu tun haben. Dieses Problem wird aber verschärft, wenn ausgerechnet für die Wohlhabendsten andere Regeln zu gelten scheinen oder keine Regeln.